Abschnitt 7 aus Psychologie der Massen von Gustave Le Bon, übersetzt von Rudolf Eisler. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Zweites Buch, Anschauungen und Überzeugungen der Massen. Erstes Kapitel, entfernte Faktoren der Anschauungen und Überzeugungen der Massen. Wir haben bisher die Geistesbeschaffenheit der Massen studiert. Wir kennen die Art ihres Fühlens, Denkens, Schließens. Nun wollen wir sehen, auf welche Weise ihre Meinungen und Anschauungen entstehen und sich befestigen. Zweierlei Faktoren bestimmen diese Anschauungen und Überzeugungen. Indirekte und unmittelbare Faktoren. Die indirekten Faktoren befähigen die Massen zur Annahme gewisser Überzeugungen und verhindern das Eindringen anderer. Sie bereiten den Boden vor, auf dem man plötzlich neue Ideen keimen sieht, deren Kraft und Wirkung Staunen erregen, die aber nur dem Scheine nach spontan sind. Der Ausbruch und die Verwirklichung gewisser Ideen bei den Massen weist oft eine blitzartige Plötzlichkeit auf. Aber diese ist nur eine oberflächliche Wirkung, hinter welcher man eine lange Vorarbeit zu suchen hat. Die unmittelbaren Faktoren sind jene, welche zu dieser langen Arbeit, ohne die sie wirkungslos blieben, hinzukommend, die lebendige Überzeugung der Massen hervorrufen, welche also der Idee ihre Gestalt verleihen und sie mit allen ihren Folgen entbinden. Vermöge dieser unmittelbaren Faktoren ergeben sich die Resolutionen, die eine Gesamtheit zu jäher Erhebung führen. Durch sie kommt es zu einem Aufruhr oder zu einem Streike. Durch sie bringen riesige Majoritäten einen Menschen zur Macht oder sie stürzen eine Regierung. Die allmähliche Wirksamkeit dieser beiden Arten von Faktoren gewahren wir in allen großen Ereignissen der Geschichte. So zählte, um nur eines der klarsten Beispiele herauszugreifen, die Französische Revolution zu ihren entfernten Faktoren die Schriften der Philosophie, die Erpressungen des Adels, die Fortschritte des wissenschaftlichen Denkens. Die so vorbereitete Massenseele wurde in der Folge mit Leichtigkeit durch unmittelbare Faktoren wie die Aussprachen der Redner und den Widerstand des Hofes gegenüber unbedeutenden Reformen aufgerüttelt. Zu den entfernten Faktoren gehören allgemeine Faktoren, die sich im Grunde aller Anschauungen und Glaubensmeinungen der Massen finden, nämlich die Rasse, die Tradition, die Zeit, die Institutionen und die Erziehung. Die Bedeutung dieser mannigfaltigen Faktoren wollen wir nun untersuchen. Paragraph 1. Die Rasse. Der Rassenfaktor muss an die erste Stelle gesetzt werden, denn er überragt an Bedeutung alle anderen beträchtlich. Da wir ihn in einer anderen Schrift genügend untersucht haben, brauchen wir hier nicht auf ihn zurückzukommen. Wir haben in jener Schrift gezeigt, wie eine historische Rasse ist und wie sie, nachdem ihre Charaktermerkmale sich einmal gebildet haben, vermöge des Vererbungsgesetzes eine solche Macht besitzt, dass ihre Glaubenssätze, ihre Institutionen, ihre Kunst, kurz, alle ihre Kulturelemente nur den äußeren Ausdruck für ihre Seele bilden. Wir haben dargetan, dass die Kraft der Rasse so groß ist, dass kein Element von einem Volke zum anderen übergehen kann, ohne die tiefstgehenden Umwandlungen zu erfahren. Fußnote: Da diese Lehre noch sehr neu und ohne sie die Geschichte völlig unbegreiflich ist, so habe ich ihrer Darlegung mehrere Kapitel meines Werkes »Die psychologischen Gesetze der Völkerentwicklung« gewidmet. Der Leser wird daraus ersehen, dass trotz täuschenden Scheines weder die Sprache, noch die Religion, noch die Kunst, noch ein Kulturelement überhaupt von einem Volke zum anderen unverändert übergehen kann. Ende der Fußnote. Das Milieu, die Umstände, die Ereignisse stellen die sozialen Suggestionen des Augenblicks dar. Sie können von erheblichem Einflusse sein, aber dieser Einfluss ist stets, wenn er den Rassensuggestionen, das heißt der ganzen Ahnenreihe entgegengesetzt ist, ein momentaner. In mehreren Kapiteln dieses Werkes werden wir noch Gelegenheit haben, auf den Einfluss der Rasse zurückzukommen und dazu tun, dass derselbe so groß ist, dass er die Sondermerkmale der Massenseele beherrscht. Daraus ergibt sich der Umstand, dass die Massen verschiedener Länder in ihrem Glauben und Verhalten sehr beträchtliche Unterschiede aufweisen und nicht auf die gleiche Weise zu beeinflussen sind. Paragraph 2. Die Tradition. Die Tradition umfasst die Ideen, Bedürfnisse und Gefühle der Vorzeit. Sie ist die Synthese der Rasse und lastet mit ihrem ganzen Gewichte auf uns. Seitdem die Embryologie den ungeheuren Einfluss der Vergangenheit auf die Entwicklung der Wesen gezeigt, haben sich die biologischen Disziplinen gewandelt und die historischen Wissenschaften werden es ebenso, sobald dieser Gedanke verbreiteter sein wird. Noch ist er es nicht hinreichend, und viele Staatsmänner stehen noch auf dem Standpunkte der Theoretiker des verflossenen Jahrhunderts, welche glaubten, eine Gesellschaft könne mit ihrer Vergangenheit brechen und ganz neu organisiert werden, rein durch die Kraft der Vernunft. Ein Volk ist ein durch die Vergangenheit geschaffener Organismus, der, wie alle Organismen, sich nur mittels langsamer Erbansammlungen verändern kann. Was die Menschen, besonders wenn sie zu Massen vereinigt sind, leitet, ist die Überlieferung. Nur die Namen, die äußeren Formen derselben ändern sich leicht, wie ich schon betonte. Das ist nicht zu bedauern. Ohne Überlieferung keine Volksseele, keine Zivilisation. So bestanden denn auch die zwei großen Beschäftigungen des Menschen seit seinem Auftreten in der Schaffung eines Netzes von Überlieferungen und in deren Zerstörung nach Verbrauch ihrer nützlichen Wirkungen. Ohne Tradition keine Zivilisation, ohne langsame Ausschaltung derselben kein Fortschritt. Die Schwierigkeit besteht darin, das richtige Gleichgewicht zwischen Stabilität und Variabilität zu finden, und diese Schwierigkeit ist ungeheuer. Hat ein Volk durch viele Generationen seine Gewohnheiten zu fest werden lassen, so kann es sich nicht ändern und wird, wie China, unfähig zur Vervollkommnung. Gewaltsame Revolutionen helfen da nichts, denn dann geschieht es entweder, dass die zerbrochenen Glieder der Kette sich wieder zusammenlöten und die Vergangenheit ohne Wechsel ihre Herrschaft aufnimmt, oder dass die Bruchstücke zerstreut bleiben und dann folgt der Anarchie bald die Entartung. Es ist also das Ideal für ein Volk, die Institutionen der Vergangenheit zu bewahren und sie nur unmerklich und schrittweise umzuwandeln. Es ist es ein schwer erreichbares Ideal. Im Altertum waren die Römer, in der Neuzeit die Engländer, ziemlich die einzigen, die es verwirklicht haben. Die zähesten Bewahrer der traditionellen Ideen, die sich am hartnäckigsten deren Wechsel widersetzten, sind gerade die Massen und besonders jene, aus denen die Kasten entstehen. Ich habe bereits auf den konservativen Geist der Massen hingewiesen und gezeigt, dass die gewaltsamen Revolten nur auf einen Wandel der Worte hinauslaufen. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts konnte man angesichts der verjagten oder guillotinierten Priester, der allgemeinen Verfolgung des katholischen Kultus, glauben, die alten religiösen Ideen hätten alle ihre Macht eingebüßt. Und dennoch vergingen nur einige Jahre, da musste infolge der allgemeinen Forderungen der abgeschaffte Kultus wieder eingesetzt werden. Fußnote: Sehr klar ist in dieser Hinsicht der Bericht des alten Konventmitgliedes Fourcroy, den Thorn zitiert. Zitat: Alles, was man betreffs der Sonntagsfeier und des Kirchenbesuchs sieht, bezeugt, dass die Masse der Franzosen zu den alten Gebräuchen zurückkehren will. Und es ist nicht mehr an der Zeit, diesem nationalen Hange sich zu widersetzen. Die große Masse der Menschen braucht eine Religion, einen Kultus, Priester. Es ist ein Irrtum moderner Philosophen, dem ich selbst erlegen bin, an die Möglichkeit einer Bildung zu glauben, die genug verbreitet ist, um die religiösen Vorurteile zu zerstören. Diese sind für die große Anzahl der Unglücklichen eine Quelle des Trostes. Man muss daher der Masse des Volkes ihre Priester, ihre Altäre und ihren Kultus lassen. Zitat Ende und Ende der Fußnote. Für einen Augenblick verlöscht, hatten die Überlieferungen ihre Herrschaft wieder aufgenommen. Es gibt kein Beispiel, welches die Macht der Überlieferung auf die Massenseele besser zeigt. Nicht in den Tempeln wohnen die furchtbarsten Idole, nicht in den Palästen die despotischsten Tyrannen. Sie können in einem Augenblick gestürzt werden, aber die unsichtbaren Herren, die in unseren Seelen herrschen, entschlüpfen jedem Aufstandsversuch und weichen nur der langsamen Abnutzung der Jahrhunderte. Paragraph 3. Die Zeit. Einer der kräftigsten Faktoren in den sozialen wie in den biologischen Problemen ist die Zeit. Sie ist der einzige große Erzeuger und der einzige große Zerstörer. Sie ist es, die die Berge aus Sandkörnern gemacht und die geringe Zelle der geologischen Urzeit zur menschlichen Würde erhoben hat. Um irgendein Ding zur Umwandlung zu bringen, genügt das Hinstreichen der Jahrhunderte. Mit Recht wird gesagt, eine Ameise, die genug Zeit hätte, könnte den Mont Blanc ebnen. Ein Wesen, das die magische Gewalt besäße, die Zeit nach Belieben wechseln zu lassen, hätte die Macht, welche von den Gläubigen Gott zugeschrieben wird. Hier haben wir uns aber nur mit dem Einfluss der Zeit auf die Entstehung der Anschauungen der Massen zu befassen. Ihre Wirksamkeit ist in dieser Hinsicht sehr groß. Abhängig von ihr sind die großen Kräfte, wie die der Rasse, die ohne sie sich nicht bilden können. Sie lässt alle Glaubensinhalte erstehen, wachsen, absterben. Sie ist es, die ihnen ihre Macht gibt und nimmt. Die Zeit vornehmlich bereitet die Anschauungen und die Überzeugungen der Massen, das heißt den Boden, auf dem sie keimen, vor. Das ist der Grund, warum gewisse Ideen nur zu einer bestimmten Zeit, nicht in einer anderen realisierbar sind. Die Zeit ist es, was jenen ungeheuren Detritus von Glaubensinhalten und Gedanken anhäuft, auf dem die Ideen einer Epoche erwachsen. Nicht durch Zufall und ungefähr keimen sie. Die Wurzel einer jeden reicht in eine weite Vergangenheit. Blühen sie, so hatte die Zeit ihre Blüte vorbereitet. Um ihren Ursprung zu erfassen, muss man stets zurückgehen. Sie sind die Töchter der Vergangenheit und die Mütter der Zukunft, stets aber die Sklavinnen der Zeit. So ist denn die Zeit wahrhaft unser Lehrer. Und man braucht sie nur walten lassen, um alles sich umwandeln zu sehen. Wir sorgen uns heute stark, ob der drohenden Ansprüche der Massen, der von ihnen angekündigten Umstürze und Umwälzungen, die Zeit allein wird uns das Gleichgewicht wiederherstellen. Keine Ordnung, schreibt treffend Lavisse, Zitat, ist an einem Tage erstanden. Die politischen und sozialen Organisationen sind Werke, die Jahrhunderte erfordern. Der Feudalismus bestand jahrhundertelang formlos und chaotisch, bevor er seine Regelung erfuhr. Die absolute Monarchie existierte ebenfalls durch Jahrhunderte, bis sie reguläre Regierungsmittel fand, und es gab großen Wirrwarr in dieser Übergangszeit. Zitat Ende. Paragraph 4. Die politischen und sozialen Institutionen. Der Gedanke, Institutionen könnten sozialen Übeln steuern, der Fortschritt der Nationen sei die Folge der Vervollkommnung der Verfassungen und Regierungen und die sozialen Umwandlungen könnten durch Dekrete sich vollziehen, dieser Gedanke ist noch sehr verbreitet. Die Französische Revolution nahm ihn zum Ausgangspunkt und die sozialen Theorien der Gegenwart stützen sich darauf. Die fortgesetzten Erfahrungen vermochten es nicht, diesen schrecklichen Wahn ernstlich zu erschüttern. Die Philosophen und Historiker haben vergeblich versucht, die Sinnlosigkeit dieser Lehre zu beweisen. Immerhin ist es ihnen unschwer gelungen, zu zeigen, dass die Institutionen Töchter der Ideen, Gefühle und Sitten sind und dass diese Ideen, Gefühle und Sitten nicht dadurch umgestaltet werden, dass man die Gesetze umgestaltet. Ein Volk wählt seine Institutionen nicht beliebig, ebenso wenig, als es die Farbe seiner Augen oder seiner Haare wählt. Institutionen und Regierungsweisen sind ein Rassenprodukt. Weit entfernt, die Schöpfer einer Epoche zu sein, sind sie deren Geschöpfe. Die Völker werden nicht nach ihren momentanen Launen, sondern gemäß ihrem Charakter regiert. Jahrhunderte erfordert die Bildung einer Staatsordnung und Jahrhunderte deren Wandel. Die Institutionen haben keine anhaftende Tugend. Sie sind an sich weder gut noch schlecht. Jene, welche für ein bestimmtes Volk zu einer bestimmten Zeit gut sind, können für ein anderes verabscheuenswert sein. Es liegt also ganz und gar nicht in der Macht eines Volkes, seine Institutionen wirklich zu ändern. Gewiss kann es auf Kosten gewaltsamer Revolutionen den Namen seiner Institutionen ändern, aber der Kern bleibt derselbe. Die Namen sind nur leere Etiketten, um die sich ein etwas tiefer gehender Historiker nicht zu kümmern hat. So ist zum Beispiel das demokratischste Land der Welt England, das doch eine monarchische Verfassung hat, während der härteste Despotismus in den südamerikanischen Republiken trotz ihrer republikanischen Verfassung herrscht. Fußnote: Dies erkennen selbst in den Vereinigten Staaten die entschiedensten Republikaner. So schreibt die amerikanische Zeitung Forum nach dem Wortlaut, den ich der Review of Reviews vom Dezember 1894 entnehme, Zitat: Selbst die glühendsten Feinde der Aristokratie dürfen nie vergessen, dass heute England das demokratischste Land der Erde ist, wo die Rechte der Individuen am meisten geachtet werden und wo die Individuen die meiste Freiheit besitzen. Zitat Ende. Nicht die Regierung, sondern der Charakter der Völker bestimmt deren Schicksale. Diesen Gesichtspunkt habe ich in einer meiner früheren Schriften auf bestimmte Beispiele mich stützend zu erhärten gesucht. Es ist demnach ein kindisches Unterfangen, eine zwecklose rhetorische Übung, wenn man die Zeit mit der Verfertigung von Konstitutionsakten vergeudet. Die Notwendigkeit und die Zeit übernehmen schon deren Ausarbeitung, wenn wir nur klug genug sind, diese beiden Faktoren walten zu lassen. So war es bei den Angelsachsen, und dies sagt uns ihr großer Historiker Macaulay an einer Stelle, die von den Politikern aller lateinischen Ländern auswendig gelernt werden sollte. Nach Anführung all des Guten, das sich aus den vom Gesichtspunkt der reinen Vernunft als ein Chaos von Unsinnigkeiten und Widersprüchen erscheinenden Gesetzen machen lässt, vergleicht er das Dutzend von in den Erschütterungen erworbenen Konstitutionen der lateinischen Nationen Europas und Amerikas mit jener Englands und zeigt, dass die letztere nur äußerst langsam und teilweise unter dem Einflusse unmittelbarer Notwendigkeiten, niemals aber spekulativer Ideen, wechselte. Zitat: Niemals sich um die Symmetrie, wohl aber um die Nützlichkeit sich kümmern. Niemals eine Anomalie, bloß weil sie eine solche ist, entfernen. Niemals Neuerungen machen. Außer wenn eine Unzuträglichkeit fühlbar wird. Und auch dann gerade nur so viel, um diese Unzuträglichkeit loszuwerden. Niemals einen Satz aufstellen, der mehr umfasst als den Fall, den man behandelt. Das sind die Regeln, die seit der Zeit Johanns bis zum Zeitalter der Königin Victoria die Beratungen unserer 250 Parlamente allgemein geleitet haben. Zitat Ende. Man müsste nacheinander jedes Gesetz und jede Institution eines jeden Volkes herausgreifen, um zu zeigen, in welchem Maße sie der Ausdruck der Bedürfnisse ihrer Rasse und deshalb nicht gewaltsam umzuwandeln sind. Man kann zum Beispiel über die Vorteile und Unzukömmlichkeiten der Zentralisation philosophisch diskutieren, aber wenn wir sehen, wie ein Volk, das aus sehr verschiedenen Rassen besteht, tausendjährige Anstrengungen macht, um Schritt für Schritt zu dieser Zentralisation zu gelangen, wenn wir gewahren, dass eine große Revolution, deren Ziele die Zertrümmerung aller Institutionen der Vergangenheit war, genötigt war, nicht allein diese Zentralisation zu respektieren, sondern sie sogar zu übertreiben, so können wir sagen, sie ist die Tochter gebieterischer Notwendigkeiten, ja, eine Daseinsbedingung, und können nur den Mangel an Scharfblick bei den Politikern, welche von ihrer Aufhebung reden, beklagen. Gelänge ihnen dieselbe zufällig, so würde die Stunde des Gelingens sofort das Signal zu einem schrecklichen Bürgerkriege geben, der übrigens sehr schnell eine neue, noch viel drückendere Zentralisation herbeiführen würde. Fußnote: Wenn man die tiefgehenden religiösen und politischen Uneinigkeiten, welche die verschiedenen Gebiete Frankreichs trennen und die vor allem eine Rassenfrage sind, mit den separatistischen Tendenzen vergleicht, die in der Revolutionszeit auftraten und von neuem gegen das Ende des Deutsch-Französischen Krieges sich zeigten, so sieht man, dass die verschiedenen Rassen, die auf unserem Boden leben, noch weit von ihrer Verschmelzung miteinander entfernt sind. Die energische Zentralisation durch die Revolution und die Schöpfung künstlicher Departements, deren Zweck die Vermischung der alten Provinzen war, war gemäß ihr nützlichstes Werk. Könnte die Dezentralisation, von welcher heute die kurzsichtigen Geister so viel sprechen, hergestellt werden, sie würde zu den blutigsten Kämpfen führen. Um dies zu verkennen, muss man unsere Geschichte völlig vergessen. Ende der Fußnote. Aus dem Vorstehenden ist zu folgern, dass das Mittel zur nachhaltigen Beeinflussung der Massenseele nicht in den Institutionen liegt. Wenn wir gewisse Länder wie die Vereinigten Staaten bei demokratischen Institutionen einen hohen Grad des Gedeihens erreichen sehen, während andere wie die spanisch-amerikanischen Republiken trotz absolut ähnlicher Institutionen in der traurigsten Anarchie leben, so müssen wir sagen, diese Institutionen haben mit der Größe der einen ebenso wenig wie mit dem Niedergang der anderen zu tun. Was die Völker regiert, ist ihr Charakter. Und alle Institutionen, die sich diesem Charakter nicht innig anschmiegen, stellen nur ein ausgeliehenes Kleid, eine vorübergehende Verkleidung dar. Gewiss hat es blutige Kriege und gewaltige Revolutionen gegeben, und es wird ihrer geben, um Institutionen einzuführen, denen man wie den Reliquien der Heiligen die übernatürliche Macht zuschreibt, Glück zu stiften. In gewissem Sinne könnte man also sagen, die Institutionen wirken auf die Massenseele, da sie eine solche Erhebung veranlassen. In Wahrheit aber sind es nicht die Institutionen, die so wirken, denn wir wissen, dass sie, sieghaft oder besiegt, an sich keinerlei Kraft besitzen. Was auf die Massenseele wirkte, waren Illusionen und Worte, besonders Worte, jene leeren und dabei machtvollen Worte, deren wunderbare Herrschaft wir bald dartun werden. Paragraph 5. Erziehung und Unterricht. Unter den herrschenden Ideen einer Epoche, deren kleine Zahl und, trotzdem sie oft pure Illusionen sind, große Kraft wir hervorgehoben haben, nimmt heute den ersten Rang die ein, die der Unterricht der Menschen erheblich zu verändern vermag und als sicheres Ergebnis deren Verbesserung und sogar Gleichmachung hat. Bloß durch die Wiederholung ist dieser Satz schließlich eines der unerschütterlichsten Dogmen der Demokratie geworden und es ist ebenso schwer, es anzutasten, als es einst sich mit den kirchlichen Dogmen verhielt. In diesem, wie in vielen anderen Punkten aber, hat sich ein großer Zwiespalt zwischen den demokratischen Ideen und den Tatsachen der Psychologie und der Erfahrung herausgestellt. Mehrere hervorragende Philosophen, unter anderem auch Herbert Spencer, konnten leicht dartun, dass der Mensch durch den Unterricht weder sittlicher noch glücklicher wird, dass durch ihn seine Instinkte und erblichen Leidenschaften nicht abgeändert werden, dass er oft, wenn schlecht geleitet, mehr Schaden als Nutzen bringt. Die Statistiker bestätigten diese Ansicht, indem sie zeigten, dass das Verbrechertum mit der Verbreitung des Unterrichts oder wenigstens einer gewissen Art des Unterrichts zunimmt, dass die schlimmsten Feinde der Gesellschaft, die Anarchisten, sich oft aus den Laureaten der Schule rekrutieren. In einer neuen Arbeit hat ein hervorragender Beamter, Adolphe Guyot, berichtet, dass man jetzt 3000 Gebildete gegenüber 1000 ungebildeten Verbrechern zählt und dass innerhalb 50 Jahre das Verbrechertum von 227 auf 552 pro 100.000 Einwohner gestiegen ist. Das bedeutet einen Zuwachs von 133%. In Übereinstimmung mit seinen Kollegen hat er verzeichnet, dass die Kriminalität besonders bei den jungen Leuten zunimmt, bei denen, wie man weiß, die unentgeltliche und obligatorische Schule an die Stelle des Lehrherrn getreten ist. Nicht als ob, was ja niemand behauptet hat, der gut geleitete Unterricht nicht sehr nützlich wirken könnte, wenn schon nicht in sittlicher Hinsicht, so doch wenigstens zur Entfaltung der beruflichen Fähigkeiten. Leider haben, besonders seit 25 Jahren, die lateinischen Völker ihre Unterrichtssysteme auf ganz falschen Prinzipien aufgebaut und verbleiben trotz der Bemerkungen der vortrefflichsten Köpfe in ihren beklagenswerten Irrtümern. Ich selbst habe in verschiedenen Schriften gezeigt, Fußnote, Vergleiche Psychologie du Socialisme, Psychologie de l'Education, Ende der Fußnote, dass unsere gegenwärtige Erziehung die Mehrzahl derjenigen, denen sie zuteil geworden, in Feinde der Gesellschaft verwandelt und dass sich aus ihnen eine zahlreiche Gefolgschaft der schlimmsten Arten des Sozialismus rekrutiert. Die erste Gefahr dieser, treffend als lateinisch charakterisierten Erziehung, besteht darin, dass sie auf dem psychologischen Grundirrtum beruht, die Intelligenz entwickle sich durch Auswendiglernen von Lehrbüchern. Ferner hat man versucht, so viel als möglich zu lehren, und von der Volksschule bis zum Doktorat oder zur Staatsprüfung lernen die jungen Leute nur aus Büchern auswendig, ohne Ausbildung des Urteils und der Initiative. Der Unterricht bedeutet für sie Aufsagen und Folgen. Zitat, Lektionen lernen, eine Grammatik oder einen Abriss auswendig wissen, gut wiederholen, gut nachahmen, Zitat Ende. Schreibt ein ehemaliger Unterrichtsminister, Jules Simenon, Zitat, das ist eine seltsame Erziehung, bei der jede Anstrengung ein Glaubensakt gegenüber der Unfehlbarkeit des Lehrers ist und die uns nur schwächer und unvermögend macht, Zitat Ende. Wäre diese Erziehung nur nutzlos, so könnte man sich damit begnügen, die unglücklichen Kinder zu bedauern, denen man anstatt so vieler für die Elementarschule wichtiger Dinge lieber die Genealogie der Söhne Clotars, die Kämpfe zwischen Neustrien und Austrasien oder zoologische Klassifikationen beibringt, aber es liegt in ihr eine viel ernstere Gefahr. Sie bewirkt bei jenen, die sie genossen haben, einen starken Ekel vor den Verhältnissen, in denen sie geboren sind, und die heftige Begierde, aus ihnen herauszukommen. Der Handwerker will nicht mehr Handwerker, der Bauer nicht mehr Bauer bleiben, und der kleinste Bürgersmann sieht für seine Söhne keine andere Karriere als die Stelle eines Staatsbeamten. Statt die Menschen für das Leben vorzubereiten, bereitet sie die Schule nur für die Staatsämter vor, in denen man reüssieren kann, ohne sich selbst leiten oder auch nur einen Schimmer von Initiative haben zu müssen. Am Fuße der Leiter erzeugt sie jene Armeen mit ihrem Lose unzufriedener und stets zu Revolten bereiter Proletarier. Oben aber unsere frivole, zugleich skeptische und gläubige Bourgeoisie mit ihrem abergläubischen Vertrauen zur Staatsvorsehung, die sie gleichwohl unaufhörlich bekrittelt, indem sie stets ihre eigenen Fehler der Regierung in die Schuhe schiebt und unfähig ist, etwas ohne die Intervention der Autorität zu unternehmen. Der Staat, der alle seine Diplomierten mittels Handelsbüchern fabriziert, kann deren nur wenige verwenden und lässt die anderen ohne Beschäftigung. Er muss also die einen ernähren und die anderen zum Feinde haben. Von der Höhe bis zur Basis der sozialen Pyramide, vom einfachen Beamten bis zum Professor oder Präfekten, bestürmt heute die riesige Masse der Diplomierten die verschiedenen Ämter. Während ein Kaufmann nur schwer einen Vertreter in den Kolonien findet, werden die bescheidensten Stellen von tausenden Kandidaten angestrebt. Das Saint-Département allein zählt 20.000 beschäftigungslose Lehrer und Lehrerinnen, die in Verachtung von Feld und Werkstatt sich an den Staat um Existenz wenden. Da die Anzahl der Erwählten beschränkt ist, so muss die der Unzufriedenen ungeheuer sein. Diese Letzteren sind zu allen Revolutionen bereit, gleichgültig wer die Führer und welches die Ziele derselben sind. Der Erwerb von Kenntnissen, für die man keine Verwendung finden kann, ist ein sicheres Mittel, um aus dem Menschen einen Empörer zu machen. Fußnote. Übrigens ist dies kein bloß den lateinischen Völkern eigenes Phänomen. Es findet sich auch in China, einem in gleicher Weise von einer festen Hierarchie von Mandarinen geleiteten Lande, wo das Mandarinat, wie bei uns, auf dem Wege von Prüfungen erlangt wird, deren einziges Erfordernis das fehlerlose Aufsagen dicker Handbücher ist. Das Heer beschäftigungsloser Graduierter gilt heute in China als wahres Nationalunglück. So verhält es sich auch in Indien, wo, seitdem die Engländer nicht wie in England zur Erziehung, sondern nur zum Unterrichte für die eingeborenen Schulen begründet haben, eine besondere Klasse von Graduierten, die der Babus, sich gebildet hat, die, wenn sie kein Amt erhalten können, unversöhnliche Feinde der englischen Macht werden. Bei allen Babus, im Amte oder ohne Amt, war die erste Wirkung des Unterrichts eine außerordentliche Erniedrigung der Basis ihrer Sittlichkeit. Eine Tatsache, die ich in meinem Buche »Die Zivilisationen Indiens« genau erörtert habe und die gleichermaßen von allen Autoren, die die große Halbinsel besuchten, festgestellt wurde. Ende der Fußnote. Es ist offenbar zu spät, zu den Quellen einer solchen Strömung zurückzugehen. Die Erfahrung allein, die letzte Erzieherin der Völker, wird uns unseren Irrtum zeigen. Sie allein wird mächtig genug sein, um die Notwendigkeit des Ersatzes unserer abscheulichen Handbücher, unserer kläglichen Prüfungen durch einen professionellen Unterricht zu beweisen, der fähig ist, die Jugend zu den Feldern, zu den Werkstätten, zu den kolonialen Unternehmungen zurückzuführen, die sie heutzutage um jeden Preis zu vermeiden sucht. Dieser professionelle Unterricht, den alle aufgeklärten Geister jetzt fordern, ist jener, den einst unsere Väter empfingen und den die Völker, welche heute die Welt durch ihren Willen, ihre Initiative, ihren Unternehmungsgeist beherrschen, sich zu bewahren gewusst haben. Auf den beachtenswerten Seiten, deren wesentlichste Stücke ich weiter unten anführen werde, hat ein großer Denker, Tan, klar gezeigt, dass unsere Erziehung von ehemals ungefähr das war, was heute die englische oder amerikanische Erziehung ist. Und er hat in einer beachtenswerten Parallele zwischen dem lateinischen und dem angelsächsischen System die Folgen der beiden Methoden ins hellste Licht gerückt. Vielleicht könnte man zur Not noch alle Unzuträglichkeiten unserer klassischen Bildung hinzunehmen geneigt sein, selbst wenn sie nur deklassierte und unzufriedene machte. Wenn der oberflächliche Erwerb so vieler Kenntnisse und das vollkommene Hersagen so vieler Lehrbücher das Niveau der Intelligenz erheben würde. Ist das aber wirklich der Fall? Ach nein. Bedingungen des Erfolges im Leben sind Urteil, Erfahrung, Initiative, Charakter. Die Bücher geben nichts davon. Die Bücher sind nützliche Nachschlagewerke und es ist durchaus unnütz, lange Fragmente aus ihnen im Kopfe zu behalten. wie der professionelle Unterricht die Intelligenz in einem Ausmaße, das der klassischen Erziehung ganz und gar versagt ist, entfalten kann, das zeigt uns Tan ausgezeichnet. Zitat: Die Ideen bilden sich nur in ihrem natürlichen und normalen Milieu. Ihre Keime werden genährt durch die unzähligen Wahrnehmungseindrücke, die der junge Mann täglich in der Werkstatt, im Bergwerk, auf dem Gerichte, in der Schreibstube, auf der Schiffswerft, im Spital, beim Anblick der Werkzeuge, Materialien und Operationen, in der Gegenwart der Kunden, der Arbeiter, der Arbeit, der schlecht oder recht ausgeführten, kostspieligen oder lukrativen Unternehmens empfängt. Dies sind die kleinen Sonderwahrnehmungen der Augen, des Ohres, der Hände und auch des Geruches, die unwillkürlich empfangenen und unwissentlich verarbeitet werden und sich in ihm organisieren, so dass sie ihm früher oder später die und die neue Kombination, Vereinfachung, Ersparung, Vervollkommnung oder Erfindung eingeben. Aller dieser kostbaren Kontakte, aller dieser assimilierbaren und unentbehrlichen Elemente ist der junge Franzose beraubt, und zwar gerade im fruchtbaren Alter. 7 oder 8 Jahre hindurch ist er in einer Schule eingesperrt, fern von unmittelbarer persönlicher Erfahrung, die ihm einen genauen und lebendigen Begriff von den Dingen, den Menschen und von den verschiedenen Weisen ihrer Behandlung gegeben hätte. Zitat Ende. Zitat: Wenigstens 9 unter 10 haben ihre Zeit und Mühe, mehrere Jahre ihres Lebens und fruchtbare, wichtige, ja entscheidende Jahre verloren. Man denke zunächst an die Hälfte oder 2/3 jener, die zur Prüfung gehen. Ich meine die Abgewiesenen. Ferner unter den Zugelassenen, Graduierten, Diplomierten, noch die Hälfte oder 2/3, nämlich die Überarbeiteten. Man hat von ihnen zu viel verlangt, indem man ihnen zumutete, an einem bestimmten Tage auf einem Stuhle oder vor einer Tafel 2 Stunden hindurch in einem Zweige der Wissenschaft lebende Repertoire aller menschlichen Wissens darzustellen. Sie sind dies an einem Tage 2 Stunden lang wirklich so ziemlich gewesen, aber sie sind es nicht mehr nach einem Monat. Sie könnten die Prüfung nicht aufs Neue bestehen. Ihre zu zahlreichen und zu drückenden Erwerbungen entgleiten unaufhörlich ihrem Geiste, und sie machen keine neuen. Ihre Geisteskraft hat nachgelassen, der befruchtende Saft ist vertrocknet, der erwachsene Mensch erscheint, und es ist oft der fertige Mensch. Ist dieser in seinem Berufe und verheiratet, so ist er gefasst, sich immerfort in demselben Kreise zu bewegen, und verschanzt sich in seinem beschränkten Amte, das er korrekt ausfüllt, ohne aber das Geringste darüber hinaus zu tun. Dies ist der Durchschnittsertrag. Gewiss hält die Einnahme der Ausgabe nicht das Gleichgewicht. In England und Amerika oder, wie einst vor 1870, auch in Frankreich, ist bei umgekehrtem Verfahren die Einnahme gleich oder größer. Zitat Ende. Der berühmte Historiker zeigt uns dann den Unterschied zwischen unserem und dem angelsächsischen System. Die Angelsachsen haben nicht unsere zahllosen Spezialschulen. Der Unterricht wird bei ihnen nicht mittels Bücher, sondern mittels der Dinge selbst erteilt. Der Techniker zum Beispiel bildet sich in einer Fabrik, niemals in einer Schule. Dadurch kann jeder den Grad erreichen, den seine Intelligenz ermöglicht. Als Arbeiter oder Werkmeister, wenn er nicht weiterkommt, als Ingenieur, wenn er dazu fähig ist. Es ist das ein Verfahren, das ganz anders demokratisch und nützlich ist, als die Laufbahn eines Menschen von einer im Alter von 18 bis 20 Jahren abgelegten mehrstündigen Prüfung abhängig zu machen. Zitat: Im Spital, im Bergwerk, in der Fabrik, beim Architekten, beim Anwalt macht der in jungen Jahren zugelassene Schüler seine Lehr- und Probezeit durch. Ungefähr wie bei uns ein Schreiber in seinem Büro oder ein Malschüler im Atelier. Vorläufig und vor seinem Eintritt konnte er einige allgemeine summarische Kurse hören, um einen Rahmen zu haben, dem er die von ihm zu machenden Beobachtungen einfügen kann. Je nach seiner Fassungskraft kann er oft technische Kurse in seiner freien Zeit besuchen, um seine täglichen Erfahrungen methodisch zu verknüpfen. Bei einer derartigen Ordnung wächst und entwickelt sich die praktische Fähigkeit von selbst, gerade bis zu dem Maße, welches durch die Anlagen des Schülers gegeben ist und in der Richtung, welche seine künftige Beschäftigung, die besondere Arbeit, der er sich von nun an widmen will, erfordert. Auf diese Weise kommt in England und in den Vereinigten Staaten der junge Mann rasch dazu, allen Gehalt, der in ihm ist, aus sich zu ziehen. Mit 25 Jahren und früher, wenn er die Voraussetzungen dazu hat, ist er nicht bloß ein nützlicher Arbeiter, sondern auch ein selbstständiger Unternehmer. Nicht nur ein Triebwerk, sondern noch mehr ein Motor. In Frankreich, wo das umgekehrte Verfahren geherrscht hat und mit jeder Generation chinesischer wird, ist die Summe der verlorenen Kräfte eine riesige. Zitat Ende. Der bedeutende Denker gelangt zu folgendem Ergebnis betreffs des zunehmenden Missverhältnisses zwischen unserer Erziehung und dem Leben. Zitat: Auf den drei Stufen der Erziehung, für die Kindheit, das Knaben- und Jünglingsalter, ist die theoretische Vorbereitung auf der Schulbank und aus Büchern verlängert und überhäuft worden im Hinblicke auf das Examen, den Grad, das Diplom und das Patent. Und durch die schlechten Mittel, die Anwendung einer widernatürlichen und antisozialen Methode, die übermäßige Hinausschiebung der praktischen Lehre durch das Internat, die künstliche Begeisterung und die mechanische Anwendung durch die Überarbeitung ohne Berücksichtigung der Zukunft des Mannesalters und der Mannesarbeit mit Vernachlässigung der realen Welt, in der der junge Mensch bald leben wird, der ihn umschließenden Gesellschaft, der er sich anpassen muss, will er nicht von vornherein auf alles verzichten, des menschlichen Daseinskampfes, für den er zur Verteidigung und Aufrechterhaltung vorläufig gerüstet, gewappnet, geübt, abgehärtet sein muss. Diese unentbehrliche Ausrüstung, dieser Erwerb, der wichtiger ist als jeder andere, diese Tüchtigkeit des gesunden Menschenverstandes, des Willens und der Nerven. In unseren Schulen wird er nicht gewonnen. Im Gegenteil, statt den Menschen zu qualifizieren, machen sie ihn untauglich für seine künftige definitive Stellung. Nach dem Austritt aus der Schule sind sein Eintritt in die Welt und seine ersten Schritte auf dem Felde des praktischen Wirkens sehr oft nur eine Reihe schmerzlicher Niederlagen, von denen er verwundet und für eine lange Zeit zermürbt, verkrüppelt bleibt. Es ist eine harte und gefährliche Probe, bei der das geistige, unsittliche Gleichgewicht erschüttert wird und Gefahr läuft, nicht wiederhergestellt zu werden. Die Täuschung ist da, zu jäh und zu vollkommen. Die Täuschung war zu stark und der Ekel zu groß. Zitat Ende. Fußnote: Tain, Le Régime Moderne, 2, 894. Es sind dies ziemlich die letzten Seiten, die Tain geschrieben. Sie resümieren wunderbar die Ergebnisse der langen Erfahrung des großen Denkers. Leider halte ich sie für unsere Universitätsprofessoren, die niemals im Auslande gewesen, für absolut unverständlich. Die Erziehung ist das einzige Mittel, über das wir verfügen, um ein wenig die Seele eines Volkes zu beeinflussen. Und der Gedanke ist sehr traurig, dass es fast niemanden in Frankreich gibt, der es zu begreifen vermag, dass unser gegenwärtiger Unterricht ein furchtbares Element rapider Entartung ist und dass er der Jugend erniedrigt und verdirbt, statt sie zu heben. Ende der Fußnote. Sind wir im Vorstehenden von der Massenpsychologie abgekommen? Gewiss nicht. Wollen wir die Ideen und Überzeugungen, die hier heute keimen und morgen aufgehen werden, verstehen, so müssen wir heute wissen, wie der Boden dazu vorbereitet ward. Der Unterricht, den die Jugend eines Landes genießt, lässt uns erkennen, was dieses Land einst sein wird. Die Erziehung, welche der gegenwärtigen Generation zuteil wird, rechtfertigt die düsteren Ahnungen. Hand in Hand mit dem Unterrichter und der Erziehung verbessert oder verschlechtert sich die Massenseele. Es war daher notwendig zu zeigen, wie das gegenwärtige System sie gemodelt hat und wie die Masse der Indifferenten und Neutralen allmählich zu einer riesigen Armee Unzufriedener geworden ist, die bereit ist, allen Suggestionen der Utopisten und Rhetoren zu folgen. In der Schule bilden sich heute die Unzufriedenen und Anarchisten, und hier bereiten sich für die lateinischen Völker die künftigen Zeiten des Niederganges. Ende von Abschnitt 7, gelesen von Jessi, Dessau-Roßlau, November 2024.